Und er ist es, der den beiden Meeren freien Lauf lässt. Das eine ist süß und erfrischend, das andere salzig und auf der Zunge brennend. Und er hat zwischen ihnen beiden ein trennendes Hindernis und eine verwehrte Absperrung errichtet.